jedes Mädel liebt das Militär. Kommt es mit Schindarang, Schingbum daher und immer fest im gleichen Schritt. Marschiert sie mit, ein jedes Mädel liebt das Militär. Kommt es mit Schindarang, Schingbum daher und immer fest im gleichen Schritt. Marschiert sie mit, marschiert sie mit. Und immer fest im gleichen Schritt marschiert sie mit, marschiert sie mit.